First of all, a baptism in the Holy Spirit does not mean the Holy Spirit comes inside of you. Zuerst einmal, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet nicht, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. The Greek word baptism means to immerse. Das griechische Wort taufen bedeutet eintauchen oder untertauchen. When you were baptized in water, did you get in the water? Did the water get in you? Als du in Wasser getauft wurdest, bist du dabei ins Wasser hineingegangen oder ist das Wasser in dich hineingekommen? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Friends! Freunde! We are back! Wir sind zurück! Daniel is back and I joined him. Daniel ist zurück und ich habe mich ihm angeschlossen. I didn't say that. Ja, und ein Ding gehabt. Daniel, what are we going to talk about? Worüber werden wir heute sprechen? Sobre língua. Über die Zunge. Tongue. Vamos falar sobre a língua. Oh, Reinhard is talking about the tongue. Oh, Reinhard spricht über die Zunge. Hmm. Do you like to eat tongue? Isst du gerne Zunge? It's really good. Es ist wirklich gut. Mm. Mm. Yes. Interesting. Yes, yes. Nunca tentei. Cow tongue is very good. Mm. Rinderzunge ist wirklich gut. Segundo ele. I need to buy you one. Ich werde dir das mal kaufen. My friend Robert, when he kills a cow, yeah. He has one. Wenn mein Freund Robert eine Kuh schlachtet, dann hat er eine. We don't want to talk about the tongue to eat or even how you used to speak. Aber wir werden heute nicht über die Zunge zum Essen reden oder auch nicht darüber, wie man die Zunge beim Sprechen verwendet. But a subject that a lot of people have a lot of questions. Wir werden über ein Thema sprechen, über das viele Menschen jede Menge Fragen haben. Praying in tongues. Beten in Zungen. So, we could do a very deep Bible study, but that's never the point of our YouTube video. Wir könnten ein sehr tiefgründiges Bibelstudium machen, doch darum geht es nie in unseren YouTube-Videos. We have a mentoring program in English and Portuguese and also one in German. Wir haben ein Mentoring-Programm in Englisch und Portugiesisch und auch eines auf Deutsch. That's where we go deeper. Dort gehen wir tiefer. If you're interested, you just have to contact us through whatever, YouTube, Instagram, somehow, and we will show you how you could be part of the mentoring if you would like to. Wenn ihr daran interessiert seid, müsst ihr uns lediglich über YouTube, Instagram oder andere Kanäle kontaktieren und wir zeigen euch dann, wie ihr Teil davon werden könnt. But here our goal is to stimulate you, to give you ideas and clues and answers, but also to encourage you to dig deeper. Doch unser Ziel hier ist, dich anzuregen und dir Ideen, Hinweise und Antworten zu geben. Doch wir wollen dich auch ermutigen, selbst tiefer zu graben. Do I believe in speaking in tongues? Glaube ich an das Reden in Zungen? Should. Selbstverständlich glaube ich das. The Bible says that every Christian is supposed to speak in other tongues. Die Bibel sagt, dass jeder Christ in neuen Zungen sprechen sollte. Paul talks about tongues of angels and tongues of men. Paulus spricht über Menschen- und Engelszungen. But the interesting thing is this. Doch das Interessante ist Folgendes. Because there is really not a huge, deep, clear Bible teaching with a big basis, people are very confused. Weil es eigentlich keine klare, tiefgehende Bibellehre mit einem umfassenden Fundament dazu gibt, sind die Leute sehr verwirrt. You see, Romans doesn't teach about it. Der Römerbrief lehrt nicht darüber. Colossians doesn't teach it. Der Kolosserbrief lehrt nicht darüber. Galatians doesn't. Der Galaterbrief tut es nicht. Philippians doesn't. Der Philipperbrief tut es nicht. Just doesn't. Der Epheserbrief tut es nicht. Peter, John, James don't. Petrus, Johannes und Jakobus lehren ebenfalls nicht darüber. So, there are very few scriptures actually, yet they are there. Es gibt also nur sehr wenige Bibelstellen darüber, doch es gibt sie. There are very few scriptures. Es gibt sie, aber es gibt nicht sehr viele. They are there, but there are not so many. Es gibt sie, aber es gibt nicht sehr viele. But there are a few things that are very clear. Doch es gibt ein paar Dinge, die sehr klar sind. First of all, I believe that there is one speaking in tongues that's different from another speaking in tongues. Zuerst einmal glaube ich, dass es eine Art der Zungenrede gibt, die sich von der anderen Art der Zungenrede unterscheidet. For instance, when they were baptized with the Holy Spirit in Acts chapter 2. Zum Beispiel glaube ich, als sie in Apostelgeschichte 2 mit dem Heiligen Geist getauft wurden. I believe that was a different type of speaking in tongues. Then the speaking in tongues when the Holy Spirit speaks from within you. War das eine andere Art von Zungenrede als die Zungenrede, die der Heilige Geist aus deinem Innen heraus spricht? And I will explain to you why. Und ich erkläre dir warum. First of all, a baptism in the Holy Spirit does not mean the Holy Spirit comes inside of you. Zuerst einmal, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet nicht, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. The Greek word baptism means to immerse. Das griechische Wort taufen bedeutet eintauchen, untertauchen. When you were baptized in water, did you get in the water or did the water get in you? Als du in Wasser getauft wurdest, bist du dabei ins Wasser hineingegangen oder ist das Wasser in dich hineingekommen? Well, if you're still sitting here or standing here watching me, obviously the water did not get inside of me because otherwise you would have drowned. Tja, wenn du immer noch hier sitzt oder stehst und mir zuschaust, dann ist das Wasser offensichtlich nicht in dich hineingekommen, denn sonst wärst du ertrunken. You see, you were baptized in water, that means you were immersed in the water. Siehst du, als du in Wasser getauft wurdest, wurdest du ins Wasser hineingetaucht. So when the disciples, the 120, were baptized in the Spirit, they were immersed into the Spirit, not the Spirit came inside of them. Und als die 120 Jünger im Geist getauft wurden, wurden sie eingetaucht in den Heiligen Geist. Der Geist kam nicht in sie hinein. Jesus said, you have to stay in Jerusalem because of the Holy Spirit. Jesus sagte, ihr müsst in Jerusalem bleiben wegen dem Heiligen Geist. But in John, in one of the last conversations, he walked up to them and he went, and he said, receive the Holy Spirit, so they already had. Doch in Johannes ging er bei einem der letzten Gespräche auf sie zu, hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, sie hatten den Heiligen Geist bereits. And he literally said, receive the Holy Spirit. Er sagte wortwörtlich, empfangt den Heiligen Geist. So if they had received the Holy Spirit, why did they have to wait for the Holy Spirit? Sie hatten den Heiligen Geist also bereits empfangen. Warum sollten sie dann auf den Heiligen Geist warten? Because in John, the Holy Spirit came into them, and in Acts, they came into the Holy Spirit. Weil der Heilige Geist in Johannes in sie hineinkam und in der Apostelgeschichte kamen sie in den Heiligen Geist hinein. So when you're saved, the Holy Spirit is inside of you. He inhabits you, he dwells in you, he lives in you. Wenn du errettet bist, ist der Heilige Geist in dir, er wohnt in dir, er lebt in dir, er bleibt in dir. Since he is divine, he will speak a divine language through your mouth. Und weil er Gott ist, wird er eine göttliche Sprache durch deinen Mund sprechen. But doch in Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, every single one of those people that were baptized in the Holy Spirit, the Holy Spirit chose to speak a language that was human and not divine. Beschloss der Heilige Geist, durch jeden Einzelnen, der getauft wurde, eine Sprache zu sprechen, die menschlich und nicht göttlich war. Think about it. Stell dir das vor. Everybody heard them speak in their own language. Jeder hörte sie in ihrer eigenen Sprache reden. So what happened? Was ist passiert? The Holy Spirit came upon them. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. And he used them to express a human language. Und er hat sie benutzt, um eine menschliche Sprache auszusprechen. They were glorifying God in a language that they'd never learned. Sie haben Gott in einer Sprache verherrlicht, die sie nie gelernt hatten. It's kind of like me in Portuguese. Das ist so ähnlich wie bei mir mit Portugiesisch. I basically speak Portuguese without having learned it. Im Grunde genommen spreche ich Portugiesisch, ohne es jemals richtig gelernt zu haben. I took a few lessons and was nothing but frustrated. Ich nahm ein paar Stunden und war dabei total frustriert. And then the Holy Spirit told me that I believe too many lies. Und dann erklärte mir der Heilige Geist, dass ich zu viele Lügen geglaubt habe. So my gift of speaking in Portuguese, I consider a gift. Deshalb betrachte ich meine Fähigkeit, Portugiesisch zu sprechen, als eine Gabe. But since I don't want to just speak, but I want to be very, very good and fluent, I'm now making sure that I am diligent to come perfect and fluent. Doch weil ich nicht einfach nur reden will, sondern sehr, sehr gut und fließend sprechen möchte, bemühe ich mich nun eifrig darum, perfekt und fließend zu werden. But with me, it was literally, thanks to the Holy Spirit, from one moment to another, I had the ability to speak. Doch ich lernte die Sprache buchstäblich dank des Heiligen Geistes. Von einem Moment auf den anderen besaß ich die Fähigkeit zu sprechen. It's a human language. Das ist eine menschliche Sprache. So, what does the Bible say that when it says 1 Corinthians chapter 12, he who speaks in tongues edifies himself? Was meint die Bibel nun, wenn sie in 1. Korinther 12 sagt, dass sich derjenige, der in Zungen redet, selbst auferbaut? I believe. Ich glaube, that the Spirit of God inside of us, dass der Geist Gottes in uns, wants to express himself in a language that is not learned, but that is also divine. Sich in einer Sprache ausdrücken möchte, die wir nicht nur nicht gelernt haben, sondern die darüber hinaus auch göttlich ist. That's why I believe every Christian has the ability to speak in a divine language. Deshalb glaube ich, dass jeder Christ die Fähigkeit hat, in einer göttlichen Sprache zu reden. Because it's not them speaking, it's the Spirit of God speaking, they simply make their tongue available to him. Denn sie reden dabei nicht selbst, sondern der Heilige Geist spricht durch sie. Sie stellen ihm lediglich ihre Zunge zur Verfügung. And I believe the main reason why many Christians never speak in tongues is because they don't believe the right thing. Und ich glaube, dass viele Christen vor allem deshalb nie in Zungen reden, weil sie nicht die richtigen Dinge glauben. They either believe it's not for them, sie glauben entweder, dass es nicht für sie sei, or they believe they have to earn it or deserve it, oder sie glauben, dass sie es sich zuerst verdienen müssen, oder sie glauben, dass sie irgendeine ekstatische emotionale Erfahrung brauchen, instead of simply believing that the Spirit of God lives inside of me, he wants to express himself and I give my tongue to him so he can flow through me. Anstatt einfach zu glauben, dass der Geist Gottes in mir ist, er möchte sich ausdrücken und ich gebe ihm meine Zunge, damit er durch mich fließen kann. So is it important for Christians to speak in tongues? It's very important. Ist es also wichtig für Christen, dass sie in Zungen reden? Ja, sehr wichtig. Why very important? Warum ist das sehr wichtig? For me. Für mich. Because if I build myself up, and the Greek word is I create more space. Denn wenn ich mich selbst aufbaue, und das griechische Wort bedeutet, ich schaffe mehr Raum. So think about this. Stell dir das vor. I build myself up or edify means I'm building a bigger dwelling place. Ich baue mich selbst auf, beziehungsweise erbaue mich und dabei baue ich einen größeren Wohnraum. Many times in my time I just spent deliberately time just speaking in tongues for no other reason but to make sure I build myself up. Ich verbringe meine Zeit mit Gott sehr oft damit, dass ich bewusst in Zungen rede, aus keinem anderen Grund, als um mich zu erbauen. Keep a bigger place of expression to God. Ich gebe Gott einen größeren Raum, um sich auszudrücken. So a lot of Christians, they speak in tongues, but they don't make it a habit. Viele Christen reden in Zungen, aber sie machen daraus keine Gewohnheit. I think that's sad. Ich denke, das ist sehr traurig. I think it is sad for you to have come to a place where you have the ability to speak in tongues, but don't use it. Ich denke, es ist traurig, wenn du die Fähigkeit, in Zungen zu reden, erlangt hast und sie dann nicht benutzt. So if you know there's something that actually builds you up, why wouldn't you do that? Wenn du weißt, dass es etwas gibt, das dich wirklich aufbaut, warum tust du es dann nicht? Wash your dishes and curry la bashite brada la borda la gesite ta prodo brati kenda la protoja. Mach den Abwasch und leg einfach los. Take a shower and speak in tongues. Sprich in Zungen, während du unter der Dusche stehst. Drive along in your car and pray. Bete in Zungen, während du Auto fährst. It's one of the most precious and yet one of the most ignored gifts of the Holy Spirit. Es ist eine der kostbarsten und gleichzeitig eine der am häufigsten ignorierten Gaben des Heiligen Geistes. If I build myself up, it's not for my selfish reasons, but so that God can have a bigger dwelling. Wenn ich mich selbst aufbaue, dann geschieht das nicht aus egoistischen Gründen, sondern um Gott einen größeren Wohnraum zu geben. So make it a habit. Deshalb mache es zu einer Gewohnheit. By choice. Aus freiem Willen. I hope you enjoyed this little stirring. Ich hoffe, dir hat diese kleine Geschichte gefallen. Study more and go deep. Studiere weiter und gehe tiefer. If you liked it, click like and share it with your friends. Wenn es dir gefallen hat, klicke Like und dann teile es mit deinen Freunden.